Der Sturmwind heult, die See geht hoch, ein kleines Fischerboot tanzt auf den Wellen auf und ab, als wirk es nur ein Lot, als wirk es nur ein Lot. 12 Männer rudern hart und schwer mit ängstlichem Gesicht. Der Heiland schläft ganz ruhig und fest, ihn stört das alles nicht, ihn stört das alles nicht. Als eine Riesenwelle jetzt wild übers Schifflein gehen, da schreien sie, o Meister, hilf, wir müssen untergehen, wir müssen untergehen. Da hebt der Heiland seine Hand, bedroht das Meer den Wind. Schweig und verstumme, sagt er nur, darauf sie stille sind, darauf sie stille sind. Warum habt ihr denn solche Angst, fragt er die Jünger dann. Die staunen nur und fragen sich, wer ist denn dieser Mann? Wer ist denn dieser Mann? Wenn Jesus mit dem Schifflein ist, dann geht es immer gut. Wenn's dann auch stürmt und tobt und kracht, verliere nie den Mut, verliere nie.